Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit einer Bilanz ohne Reue. Um Neu- und Wiederentdeckung des Jahres geht es. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Diese Nummer, die Ouvertüre nicht nur der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk, sondern auch die erste Nummer eines sehr erfrischenden Debütalbums aus diesem Jahr. Cajun-Musik ist bekanntlich längst nicht mehr nur im US-Bundesstaat Louisiana beliebt, aber dass diese Musik auch so lebendige und ruppige Wurzeln in der Schweiz geschlagen hat, war mir bisher nicht bekannt. Aus der Westschweiz, aus Genf, kommt das Trio, das gerade zu hören war. Mama Rosin nennen sich die drei. Cyril Jeterian spielt das Melodeon und Gitarre, Robin A. Giraud Gitarre und Banjo, der Drummer ist Power Vance Fischer. Singen tun sie alle drei. Sie haben einen gut gefüllten Terminkalender. Heute Abend am 13. Dezember spielen sie zum Beispiel in Neufchâtel, am Montag, den 15. in Zürich und ab dem 18. Dezember sind sie für ein paar Tage in Toulouse und Umgebung. Die Aufnahmen zu Mama Rosins Debütalbum entstanden schon im Dezember 2006. Veröffentlicht wurden sie in diesem Jahr von dem traditionsbewussten Label Voodoo Rhythm, das seinen Sitz in Bern hat. An dieser Stelle vielen Dank an Jochen Sperber, einen der Plattenhändler meines Vertrauens, der diese Platte für mich aus dem Regal gezogen hat. Ohne ihn wäre ich nicht auf Mama Rosin und andere Voodoo Rhythm Acts aufmerksam geworden. Like a teething cow, I'm doing all right.

love me and some other man too. Come on. Some other man too. Come on. Von zwei angenehm rauen Acts, die Platten bei dem Berner Label Voodoo Rhythm veröffentlichen. Begonnen und geendet hat diese Trilogie mit einer Ein-Mann-Kapelle aus Austin, Texas. John Schooley heißt der Musiker. Einige kennen ihn vielleicht noch von der nicht mehr existenten Band Revelators her oder als Frontmann der Hard Feelings. Die beiden Songs, die von John Schooley zu hören waren, heißen Factory Dog und Wish You Would, letzteres natürlich eine Coverversion des beliebten Billy Boy Arnold Evergreens. Factory Dog ist eine Eigenkomposition John Schooleys. Die Aufnahmen entstanden in seiner Wohnung und wurden ursprünglich auf einer 7-Inch-Single des Labels Voodoo Rhythm veröffentlicht. Die Wohnung existiert inzwischen nicht mehr, aber ihr Klang ist ja noch da. Die drei Songs von der Single wurden 2005 auch auf dem Debüt-Longplayer von John Schooley veröffentlicht. John Schooley and his One-Man-Band heißt es schlicht. One-Man-Band bedeutet hier ganz offensichtlich nicht, dass ein einzelner Musiker mit Hilfe von Playback-Technik sich seine eigene Begleitband generiert. John Schooley setzt vielmehr die Tradition fort von Musikern, die tatsächlich gleichzeitig mehrere Instrumente spielen und noch dabei singen, und er scheint nicht der Einzige zu sein, der zurzeit diese Tradition wiederbelebt. Im November war John Schooley für einige Auftritte auch in Deutschland. Da wusste ich aber leider noch nicht von ihm. 2007 erschien sein zweites Soloalbum, was nicht mehr ganz so ruppig klingt wie der Erstling. Bleibt zu hoffen, dass er bald wieder auf Europa-Tournee geht. Zwischen den beiden Tracks von John Schooley gab es ein zweites Mal in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk Musik von dem Genfer Trio Mama Rosin. Coiffeur heißt die Nummer. Ganz ohne Reue ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Es geht um Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Das war gerade Musik aus den Jahren 1941, 1953 und 1960. Von dem Pianisten Pete Johnson kam die älteste Aufnahme. Death Ray Boogie heißt die, wie gesagt, aus dem Jahr 1941. Davor gab es einen mir bis dato nicht bekannten Song des einflussreichen Gitarristen und Sängers Elmore James. Some Kind of Feeling, erschienen als B-Seite einer 78er Shellac-Platte aus dem Jahr 1953. Dass ich Ihnen diese beiden Stücke überhaupt vorspielen kann, liegt unter anderem an der Blues-Leidenschaft und Sammelwut von Bob Hyde, dem viel zu früh verstorbenen Leadsänger von Can't Heat. Noch bevor er selber begonnen hatte, Musik zu machen, sammelte er Platten, und da half es, dass er in Venice Beach, einem Vorort von Los Angeles, in einem Plattenladen arbeitete. In den 60er Jahren hatten 45er und 33er Vinylplatten die alten 78er Shellac-Platten schon lange vom Markt verdrängt. Offensichtlich wollten viele Leute sie damals loswerden, und Bob Hyde konnte so den Grundstock seiner immensen Sammlung von Shellac-Platten anlegen. Nach seinem Tod wurde die Sammlung dezimiert, teilweise verkauft oder sogar geplündert. Drummer und Bandkollege Adolfo Fito della Parra rettete hunderte der raren Platten, und so wurde ein kleines belgisches Blueswunder möglich. Das belgische Label Sabrosa nämlich hat letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem belgischen Musikwissenschaftler, Sammler, Blues-Spezialisten und Radiomacher Dr. Boogie alias Walter de Padova und unter Mithilfe von Fito della Parra Kostbarkeiten aus der legendären Plattensammlung des Can't Heat-Sängers Bob Hyde zugänglich gemacht. Eine wunderbare CD-Kompilation von Sabrosa ist herausgekommen. Sie heißt schlicht Rarities from the Bob Hyde Vaults. Und sowohl der Elmore James Song als auch Pete Johnsons Death Ray Boogie finden sich auf dem Album. Der erste und längste Song dieser Blues-Trilogie war der jüngste. Bo Diddley und Kollegen nahmen ihn 1960 in Bo Diddleys eigenem Heimstudio auf. Veröffentlicht wurde er erst in diesem Jahr in der zweiten Folge einer limitierten Doppel-CD mit Archivschätzen von Bo Diddley. Willie Fell in Love heißt die Nummer. Hier sind noch mehr Schätze aus dem Bo Diddley Archiv. Thank you. watching me. I hope they can find something that they can see. See every move that I make. I ain't gonna make no mistake, but let it in. Let it in. Let me in. Oh, please hear what I say. I go to work, baby, and I can't work in peace. For you always nagging me. Nagging me about everything any other man would have been gone and saved. You better let me in. Child, let me in. You better let me in. I'm your husband, baby, and I ain't your boyfriend. das meines Wissens einzige Tondokument von Bo Diddley als Geiger. To Each His Own heißt der Song, eine Komposition von Jay Livingston und Raymond B. Evans, aufgenommen im September 1959 in den Chess Studios in Chicago. Wie auch die anderen Bo Diddley-Titel davor, kommt das Geigenstück von einer neuen Bo Diddley-Kompilation. Sie heißt Roadrunner, The Chess Masters 1959 und 1960. Vor To Each His Own gab es noch eine Anspielung auf den Johnny Otis-Hit Willie and the Hand Jive. Silly Willie heißt der Bo Diddley-Song, und los ging diese Trilogie mit einer ersten Version von Let Me In, aufgenommen in Bo Diddleys Heimstudio in Washington D.C. im Januar 1960. Die neue Doppel-CD von Bo Diddley ist angeblich nur in einer limitierten Auflage lieferbar. Wer sich also den Spaß machen will, nachzuvollziehen, wie sich einige Songs im Laufe mehrerer Takes verändern können, der sollte bald in dieses posthum erschienene Doppelalbum von Bo Diddley investieren. Neu- und Wiederentdeckung des Jahres geht's heute Nacht im Deutschlandfunk in dieser Soundcheck-Folge. Kasi Aniruddha heißt der Interpret der letzten beiden Nummern. Die beiden Aufnahmen stammen aus den Jahren 1966 und 1971 und sind Teile ganzer Soundtracks zu Bollywood-Filmen, also der indischen Version von Hollywood-Schmachtfetzen. Kasi Aniruddha war einer der anerkannten Größen auf der mit einem Metallrohr in der Griffhand gespielten Steelgitarre. Er starb 1974. Wieder veröffentlicht wurden die beiden Tracks auf der CD Bollywood Steelgitarre. Sie präsentiert 21 Tracks mit Steelgitarre in vielfarbig schillernden Stilkombinationen. Kasi Aniruddha ist einer von 7 Gitarristen, deren Musik auf dieser CD dokumentiert ist. Sie präsentiert Aufnahmen aus den Jahren 1962 bis 1986. Veröffentlicht worden ist die Platte von dem Prima-Label aus Seattle mit Namen Sublime Frequencies. I'll no longer hide it. Yes, you move me to tears. Over and over, every time I get it settled, you excite it. Every time I get my face dry, you sing. It's not meant to be a strife. It's not meant to be a struggle. Yes, the way you say it stirs me to the core. knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Neu- und Wiederentdeckung des Jahres gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Musik von Mount Eerie und von Alila Diane. Mount Eerie, zu Deutsch der unheimliche Berg, ist sozusagen der Firmenname des 30-jährigen Phil Elverum. Zusammen mit Julie Doiron und dem E-Gitarristen Fred Squire nahm er innerhalb kürzester Zeit ein Mini-Album mit 10 kurzen Songs auf. Lost Wisdom heißt das zarte und melancholische Werk. Das Album Lost Wisdom von Mount Eerie und Julie Doiron und Fred Squire erschien in diesem Herbst. Zu hören war davon der Song Voice in Headphone. Nach Mount Eerie gab es das Titelstück von Alila Dianes zweitem Album The Pirate's Gospel. Ursprünglich war es in Kleinstauflage als Privatpressung erschienen, schon vor 4 Jahren. Alila Diane war damals 21 Jahre alt. Erst Anfang dieses Jahres wurde die schöne Platte in Deutschland veröffentlicht. The Pirate's Gospel heißt sie. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch eine Aufnahme aus dem Jahr 1928. Am 5. Dezember 1928 saß ein damals 48-jähriger Musiker mit seinem vermutlich selbst gebauten Instrument vor dem Aufnahmemikrofon in einem Studio in Dallas, Texas. Das Instrument, was er spielte, war eine Zither ganz ohne Bünde. Washington Phillips heißt der Musiker, von ihm sind nur etwa 16, 18 Songs überliefert. Eines seiner schönsten gibt es jetzt, What Are They Doing in Heaven Today, Washington Phillips. What are they doing in heaven today? Why sin and sorrow are all done away. Peace it bound like the river, they say. What are they doing right now? I'm thinking of friends whom I used to know, who lived and suffered in this world below. But they're gone up to heaven, but I want to know, what are they doing right now? Oh, what are they doing in heaven today? Why sin and sorrow